Ich geh fort, sage kein Wort, will alleine sein. Ich sehe es ein, alles waren nur Lügen, mich zu betrügen. Ich hab so oft geweint, etwas ist mit mir. Ruhelos treib ich umher und kann doch nichts dafür. Ich weiß nicht, was mich zwingt, zu tun, was ich nicht will. Kann jemand sagen, wo ich Hilfe finde? Ich hab mich